1. Die Rubenheiter und Gadeter besassen Segros wie Herden. Als sie die Gebiet Jaser und Gilead erkundeten, stellten sie fest, dass dies gegen Herveragent für die Wiesacht gainet war. 2. Daraufhin traten die Gadeter und Rubenheiter vor Mose, den Priester Elisa und die Anführer der Gemind und Erklarten. 3. Die Ort Ataroth, Dibon, Jaser, Nimra, Hesbon, Eliel, Sebam, Nebo und Beon. 4. Das Gebiet, das der Herr für die Gemeinschaft Israels erobert hat, sind sie gut für die Wiesacht gainet, und wer, den Diener, besitzen groß wie Herden. 5. Sie beten weiter, wenn wir den Zustimmung finden, moge dieses Gebiet deinen Dienern als Erblicher besitzt zu sprechen wer den, für uns bitte nicht über den Jordan. 6. Mose erwidert den Gadetern und Rubenheitern, wollt etwa hier bleiben, warend your Brüder in den Krieg ziehen müssen. 7. Warum wollt euren Brüdern den Mut nehmen, in das Land zu ziehen, das der Herr ihnen zugesprochen hat. 8. Genauso verhielten sich ihr Vater, als ich sie von Kadeshbarnea aussandt, das Land zu erkunden. 9. Nachdem sie das Talischkoll erreicht und das Land besichtigt hatten, entmutigten sie die Israeliten der Art, dass dies nicht in das Land ziehen wollten, das der Herr ihnen zugesprochen hatte. 10. An jenem Tag entbrannte der Zorn des Herrn, und schwor. 11. Keiner der Männer, die aus Ägypten gezogen sind und 20 Jahre oder älter waren, soll das Land sehen, das ich Abraham, Isaac und Jacob zugeschworen habe, weil sie mir nicht vollständig gehorcht haben. 12. Ausgenommen sind Caleb, der Sohn Jephuns, der Kenesiter, und Joah, der Sohn Nuns, denn sie haben dem Herrn vollständig gehorcht. 13. Der Herr wird zornig über Israel und ließ sie 40 Jahre lang in der Wüste umherirren, bis die gesamte Generation, die sich gegen den Herrn versündigt hat, ausgestorben war. 14. Nun seid ein Nachkommenschaft von Sünden, und die Stelle ihr Vater getreten, den heftigen Zorn des Herrn über Israel noch weiter zu steigen. 15. Wenn euch von ihm abwendet, wird das Volk noch länger in der Wüste lassen und werdet somit dieses ganze Volk ins Verderben stürzen. 16. Sie traten nah und sagten, wir mochten hier Schafherden für unsere Herden und Stadte für unsere Kinder bohren. 17. Wir selbst werden jedoch kampfbereit vor den Israeliten herziehen, bis wir sie in ihren Wohnsitzen angesiedelt haben. Unsere Kinder sollen derweil wegen der Bewohner des Lands in befestigten Städten bleiben. 18. Wir werden erst dann in unsere Häuser zurückkehren, wenn alle Israeliten ihren Erbesitz erhalten haben. 19. Denn wir werden keinen gemeinsamen Erbesitz mit ihnen jenseits des Jordans erhalten, die uns das Gebiet östlich des Jordans als Erbesitz zugesprochen wird. 20. Mose erwidert ihnen, wenn bereit seid, euch vor dem Herrn für den Kampf zu rüsten. 21. Und wenn all ihr bewaffneten Männer vor dem Herrn den Jordan überqueren, bis sein Feinde vor sich vertrieben hat. 22. Und erst zurückkehrt, wenn der Herr das Land erobert hat, dann seid ihr verpflichten gegenüber dem Herrn und Israel entbunden, und dieses Land soll euch nach dem Willen des Herrn als Erbesitz zufallen. 23. Handelt jedoch nicht so, versündigt euch gegen den Herrn und werdet die Konsequenzen eurer Sünde tragen müssen. 24. Bot euch Stadte für ihr Kinder und Herden für ihr Schaf, und tut, wie ihr versprochen hat. 25. Die Gadeter und Rubenheiter antworteten Mose, den Diener werden genau das tun, was du, Herr, befiehlst. 26. Unsere Kinder, Frauen, unser Vieh und all unsere Lasttier sollen hier in den Städten Gileads bleiben. 27. Wir aber, den Diener, wer denn, so viel von uns kampfbereit sind, wo dem Herrn über den Jordan ziehen, zu kämpfen, wie du, Herr, gesagtest. 28. Daraufhin gab Mose dem Priester Elisa, Jodwa, dem Sohn Nuns, und den Stammesoberhaupten Israels Anweisungen. Bezüglich der Gadeter und Rubenheiter. 29. Mose sagt zu ihnen, wenn die Gadeter und Rubenheiter, all ihr bewaffneten Männer, mit euch vor dem Herrn über den Jordan ziehen, zu kämpfen und das Land erobert hat, dann gebt ihnen das Land Gilead als Erbesitz. 30. Wenn sie jedoch nicht kampfbereit mit u kein übersehen, sollen sie ihren Besitz unter uk im Land Kanan erhalten. 31. Die Gaditer und Rubeniter erwiderten, wer wer den Genor so handeln, why der Herr es uns, deinen Dienern, befohlen hatte. 32. Wer wer den kampfbereit vor dem Herrn nach Kanan sehen, damit unser Erbesitz jenseits des Jordans uns erhalten bleibt. 33. Daraufhin übergab Mose den Gaditern, Rubeniten und dem halben Stamm Manas, dem Sohn Josephs, das Königreich Sihans, des Königs der Amoriter, und das Königreich Ogs, des Königs von Bashan, einschließlich des Lands, der Städte und der umliegenden Gebiet. 34. Die Gaditer bauten daraufhin die Städte Dibben, Ataroth und Aror wieder auf. 35. Bibenzo bauten sie Atrathshopen, Jaser und Jogbehar wieder auf. 36. Des Weiteren befestigten sie Betnimra und Betharan und errichteten Schafherden. 37. Die Rubeniter wiederum bauten Hesbon, Ilil und Kirjathaim wieder auf. 38. Sie bauten Orch Nebo, Bulmin, dessen Name Gindet Word, und Sibma wieder auf und gaben den neu aufgebauten Städten Namen. 39. Die Nachkommen Mashias, des Sohns Manasses, Zogen nach Gilead, erobeten es und vertrieben die dort ansässigen Amoriter. 40. Mose übergab Gilead dem Machir, dem Sohn Manasses, der sich daraufhin dort niederließ. 41. Joi, der Sohn Mashias, Zog weiter, erobert ihr Zeltlager und benannte sie nach sich selbst als Zeltlager Joi's. 42. Nobark Zog ebenfalls aus. Erobert Kenath und die Deshuge Origin Ortschaften und benannte sie nach seinem eigenen Namen Nobark.